Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Und fing an zu trauen und zu sagen: Da sprach Jesus zu ihm: